Protokolle 15.7. Die meisten, die in Geheimgesellschaften eintreten, sind gewöhnliche Streber, Abenteurer und im Allgemeinen Leute, die für alles zu haben sind, bei denen es uns nicht viel Mühe kosten wird, sie für unsere Pläne zu gewinnen.